Letzte Befehle. Heute Abend ist der Abend der Abende. Die Gefahr heute Abend liegt darin, dass das Stück nach dem dritten Akt zusammenbricht. Ein Gutteil wird davon abhängen, ob du im letzten Augenblick den entscheidenden Funken in dir verspürst oder nicht. Du bist nicht wie ich ein großer General. Ich liebe es nicht zu kämpfen, ich liebe es zu erobern. Du aber sagst, du liebst den Kampf. Dann musst du es eben mit einem kühnen Streich und mit Glanz und Entschlossenheit schaffen. Also, avanti. Lieber Joey, allen Erfolg für heute Abend. Es ist wunderbar, an deine Freundschaft und an deinen Genius zu denken. Und ich werde alle Anweisungen treu befolgen. Und ich bin so dankbar, dass du die Riesenarbeit bis zum Ende durchgestanden hast. Stella.